Noch ehe Sie mich ins Vertrauen zogen, und dieses Vertrauen werde ich natürlich unter keinen Umständen missbrauchen, habe ich schon überlegt, ob ich berechtigt wäre, gegen dieses Verfahren einzuschreiten und ob mein Einschreiten noch nur eine kleine Aussicht auf Erfolg haben könnte. An wen ich mich dabei zuerst wenden müsste, war mir klar. An den Kommandanten natürlich. Sie haben es mir noch klarer gemacht, ohne aber etwa meinen Entschluss erst befestigt zu haben. Im Gegenteil, Ihre ehrliche Überzeugung geht mir nahe, wenn sie mich auch nicht beirren kann. Ja, Sie wissen doch nicht, was ich tun will. Ich werde meine Ansicht über das Verfahren dem Kommandanten zwar sagen, aber nicht in einer Sitzung, sondern unter vier Augen. Ich werde auch nicht so lange hierbleiben, dass ich irgendeiner Sitzung beigezogen werden könnte. Ich fahre schon morgen früh weg. Oder schiffe mich wenigstens ein. Das Verfahren hat Sie also nicht überzeugt. Dann ist es also Zeit. Wozu ist es Zeit? Du bist frei. Was? Nun, frei bist du. Du zerreißt mir die Riemen. Sei ruhig. Wir öffnen sie schon. Zieh ihn heraus. Das ist eine andere Zeichnung des früheren Kommandanten. Lesen Sie. Ich kann nicht. Ich sagte schon, ich kann diese Blätter nicht lesen. Sehen Sie das Blatt doch genau an. Sei gerecht, heißt es. Jetzt können Sie es doch lesen. Sie müssen sich durch die zusätzlichen Linien nicht beirren lassen. Sei gerecht, heißt es. Mag sein. Ich glaube, dass es dort steht. Nun gut. Komm her. Hier hast du deine Taschentücher. Was tun Sie? Geschenke der Damen. Die Riemen sind los. Die Riemen! Also kommt, bindet mich fest. Zurück! Schaut! Geht nach Hause. Nein! Komm schon! Nein! Thank you. Mord? Kommt. Als der Reisende mit dem Soldaten und dem Verurteilten hinter sich zu den ersten Häusern der Kolonie kam, zeigte der Soldat auf eines und sagte, hier sei das Teehaus. Der alte Kommandant sei da begraben. Ein Platz auf dem Friedhof sei ihm vom Geistlichen verweigert worden. Er führte den Reisenden bis zur Rückwand des Hauses, wo an einigen Tischen Gäste saßen. Es waren wahrscheinlich Hafenarbeiter, starke Männer mit kurzen, glänzend schwarzen Vollbärten. Alle waren ohne Rock, ihre Hemden waren zerrissen. Es war armes, gedemütigtes Volk. Als sich der Reisende näherte, erhoben sich einige, drückten sich an die Wand und sahen ihm entgegen. Andere schoben einen Tisch beiseite, unter dem sich wirklich ein Grabstein befand. Es war ein einfacher Stein, niedrig genug, um unter dem Tisch verborgen werden zu können. Er trug eine Aufschrift mit sehr kleinen Buchstaben. Der Reisende musste, um zu lesen, niederknien. Sie lautete: Hier ruht der alte Kommandant. Seine Anhänger, die jetzt keine Namen tragen dürfen, haben ihm das Grab gegraben und den Stein gesetzt. Es besteht eine Prophezeiung, dass der Kommandant nach einer bestimmten Anzahl von Jahren auferstehen und aus diesem Haus seine Anhänger zur Wiedereroberung der Kolonie führen wird. Glaubet und wartet. In der Strafkolonie. Hörspiel in Kunstkopf-Stereophonie nach dem gleichnamigen Text von Franz Kafka. Mitwirkende: Offizier Bruno Ganz, Reisender Wolfgang Stender, Soldat Walter Wiegand, Verurteilter Heinz Bender-Plück, Sprecher Elmar Schulte, Ton und Technik Ernst Neukomm und Vreni Palm, Hörspielfassung und Regie Claude-Pierre Salmoni, Produktion Schweizer Fernsehen und Radio SRF 1981.